featuring 3 years BPM. We fight for the hard sound. Please welcome Anormalen Hunde. I'm not afraid to die. irgendwie mein Pad dabei, dann hat dann hat halt noch jemand Ketamin dabei und um 8 Uhr morgens hast du dann den durchgemacht. Einmal mal ein Tunnel. Haben durchgemacht. Einmal mal ein Tunnel. Haben durchgemacht. Einmal mal ein Tunnel. Haben durchgemacht. Dabei feiern. Gesicht auf. los. Na, ich muss singen. Die Anlage ist doller. Und dann geht's los. Na, ich muss singen. Die Anlage ist doller. Das ist okay, Alter. We'll be right back.

wird hier erstmal richtig weggestopft. Jetzt geht's hier los, jetzt sind wir gerade angekommen. Jetzt ist hier richtig abfuck. Weber hat's gerade gepisst und jetzt geht's richtig los. T-I-G-H-T-A-I-D-S-D-I-E-S-E-K-T-E A Doppel G-R-O-B-E-R-L-I-N F-I-C-K-D-I-T-H S We'll be right back. Ecstasy und Dance Music. Ecstasy, Dance Music. Ecstasy, Dance Music. Ecstasy, Dance Music. Ecstasy, Dance Music. Ecstasy, Dance Music. Ecstasy, Dance Music. Vor zwei Jahren, ja, ich bin mir nicht mehr.